Es sieht hier so aus, als wenn die Politiker in Europa eine bevölkerungsfreie Zone einrichten wollen. Und ja, da stehen wir überhaupt nicht drauf.